Ich bin Hanna und werde das Panel Weiterentwicklung der Finanzmärkte moderieren. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Frank Engster zu Besuch haben als Gast. Er hat das Buch geschrieben, Geld als Maß, Mittel und Methode. Und ich freue mich gleich auf die Diskussion mit dir. Und neben mir, zu meiner Linken, sitzt Ernst Lohoff. Und er ist von der Zeitung zur Kritik der Warengesellschaft, Krisis. Und gemeinsam mit Norbert Treckel hat er das Buch Die große Entwertung geschrieben. Lasst uns beginnen. Also jetzt gerade sitzen ja die G20-Vertreter zu Tisch, um Maßnahmen zur Regulierung und Beobachtung der Finanzierung zu klären, die es erlauben, Finanzstabilitätsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Also lasst uns doch vielleicht mal versuchen, uns vorzustellen, wie das geht. Die Politik behauptet, den Finanzmärkten etwas mehr auf die Finger schauen zu wollen. Beschreibt das überhaupt angemessen die Realität? Also geht das überhaupt? Gibt es die Finanzbranche hier und die Politik da? Und beide machen etwas völlig Unterschiedliches? Ich gehe erstmal auf den ersten Teil der Frage an. Wenn man den Umgang der Politik in den letzten 10 Jahren, seit dem großen Krisenschub von 2008 und 2009 mit den Finanzmärkten betrachtet, fällt Theorie und Praxis ein bisschen auseinander. Also in der Theorie ist immer davon die Rede, dass eben die ideologische Zielsetzung, man muss die Finanzmärkte einfangen, da wird auch die Krisenursache gesehen, die sind eben wild geworden. Und jetzt müssen wir sie eben an die Kantare kriegen. Die Praxis ist eigentlich genau gegenteilig gewesen. Sprich, man hat eigentlich alles getan, um erstens das Platzen von Blasen zu verhindern und wo sie geplatzt sind, die Finanzmärkte auf Touren zu kriegen, also mit diversen politischen Maßnahmen. Und ja, das ist erst einmal festzuhalten. Und zusammengekriegt hat man das damals, jetzt in der akuten Situation des Crashs von 2008, 2009, dass man gesagt hat, im Augenblick müssen wir sie retten, damit wir sie später an die Kandare nehmen können. Aber das ist nie passiert. Und es ist auch logisch, dass es nicht passieren kann, weil diese Vorstellung von Kapitalismus, mit der das legitimiert wird, nämlich wir wollen zu einem Kapitalismus der ehrlichen Arbeit zurück, das ist einfach eine Fata Morgana, das geht überhaupt nicht. Sondern die treibende Kraft der Kapitalakkumulation ist heute oder seit den 80er Jahren in etwa sind die Kapitalmärkte. Der Kapitalismus kann überhaupt nicht funktionieren, ohne dass die explodieren. Und dementsprechend hat man da eben dieses Strukturproblem, dass Theorie und Praxis bzw. Ideologie, Legitimationsideologie und praktische Krisenverwaltungsnotwendigkeit auseinanderklaffen. Und in diesen Kontext reihen sich natürlich auch diese Überlegungen ein, wie kriegt man die, also was dann unter der Rubrik, wir schauen ihnen auf die Finger läuft, also die Erhöhung von Eigenkapitalquoten, das sind alles Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, erstens das Vertrauen der Anleger wieder zu sichern, und es ist so eine Art Stabilitätssimulation, damit die wachsen können, die Finanzmärkte. Das ist nicht das, was angekündigt ist, also die wirkliche Kontrolle oder auch das Schrumpfenlassen dieses Sektors der Wirtschaft. Das geht auch nicht. Ja, ich würde vielleicht was zum Verhältnis von Ökonomie und Politik sagen. Zu Marx' Zeiten hieß das noch politische Ökonomie, deswegen ja auch Marx' Untertitel vom Kapital zur Kritik der politischen Ökonomie. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich nicht so etwas wie eine reine Ökonomie, sondern Ökonomie ist immer verschränkt mit Politik, mit dem Staat, mit dem Recht, vor allem auch mit irgendwelchen ideologischen oder falschen Vorstellungen über die Ökonomie. Und insofern gibt es natürlich auch durchaus das, was irgendwie Spielraum oder Gestaltungsspielraum für die Politik genannt wird. Ich würde aber sagen, dass diese relative Autonomie der Politik nur die andere Seite der Unverfügbarkeit des Ökonomischen ist. Das heißt, letztendlich ist niemand in der Lage, also keine Bank, keine staatliche Institution, keine politische Kraft, das ökonomische Wesen oder das Wesen des Ökonomischen zu bewältigen. Und Marx hat auch gleich gesagt, worin dieses unbewältigbare Wesen der kapitalistischen Ökonomie liegt, nämlich letztendlich in der Notwendigkeit einer produktiven Verwertung der zwei Verwertungsbestandteile, nämlich Arbeit und Kapital. Und zum Krisenbegriff in diesem Zusammenhang finde ich relativ einleuchtend, dass im Kapitalismus Krisen ja nicht dadurch entstehen, dass zu wenig da ist, wie das für die vorkapitalistischen oder nicht kapitalistischen Gesellschaften bezeichnet war, sondern wenn von beiden Faktoren zu viel da ist, also zu viel Kapital, in welcher Gestalt auch immer, das nicht produktiv verwertet werden kann, und zu viel Arbeitskräfte, die nicht produktiv angewandt werden kann. Das fand ich immer relativ schlagend, so ganz grundsätzlich am Marx'schen Krisenbegriff. Und die Gestalten, die Arbeit und Kapital schon zu Marx-Zeiten und seitdem in der Geschichte angenommen haben, die haben sich natürlich immer gewendet, verändert, und deswegen finde ich es auch durchaus sinnvoll, so von innerhalb des Kapitalismus so von verschiedenen Phasen oder Perioden zu sprechen. Also Marx selbst hat das ja schon getan, unterschieden in Manufakturperiode, große Industrie. Wir haben dann sozusagen hinzugefügt Fordismus, mittlerweile wird von Postfordismus gesprochen oder eben auch von finanzkapitalistisch getriebener kapitalistischer Wirtschaft. Und ich finde diese Unterscheidung auch deswegen sinnvoll, weil diese Umbrüche eigentlich immer irgendwie krisenhaft gewesen sind und gerade in diesen Zeiten des Umbruchs irgendwie die Politik und der Staat auf den Plan getreten ist und irgendwie versucht hat, diese Verwertungsprobleme zu lösen. Und der letzte große Lösungsversuch ist so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gewesen, als der Nachkriegsboom in so eine Erschöpfung geraten ist und generell diese fordistische Produktionsweise in eine gewisse Erschöpfung geriet. Und da ist die Politik und der Staat durchaus wirksam geworden und hat versucht, diese beiden Elemente der Verwertung, also sowohl das Kapital als auch die Arbeit, durch bestimmte Maßnahmen, ja, letztendlich waren es alles Maßnahmen, die man unter die Schlagworte Deregulierung, Flexibilisierung, Entgrenzung zusammenfassen kann. Auf beiden Seiten hat das stattgefunden. Also es gab sowohl so eine Deregulierung des ganzen Finanzwesens, eine Ausweitung des Kreditwesens, eine Ausweitung des fiktiven Kapitals. Und auf Seiten der Arbeit hat es so eine Deregulierung von Beschäftigungsverhältnissen gegeben, einen Abbau des Sozialstaats, eine Schwächung der Gewerkschaften und so weiter. Und jetzt so nach 20, 30 Jahren dieser Deregulierung dieser beiden Faktoren versucht man halt, die krisenhaften Folgen, die das gezeitigt hat, irgendwie wieder einzufangen. Aber letztendlich würde ich von meinem Anfangsslogan zurückkommen, dass diese relative Autonomie der Politik nur die andere Seite der Unverfügbarkeit des Ökonomischen ist. Also nochmal, der zweite Teil, also gibt es die Finanzbranche hier und die Politik da und beide machen etwas völlig Unterschiedliches? Marx hat mal den Begriff zur Bezeichnung des modernen bürgerlichen Staates, des ideellen Gesamtkapitalisten verwandt. Der trifft eigentlich dieses Verhältnis ganz gut. Die Privatwirtschaft, die kümmert sich natürlich um ihre Profitinteressen, also ist eben immer orientiert auf die Verwertungsinteressen des Einzelkapitals. Der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, der ist eben dafür da, den Gesamtladen am Laufen zu halten, also da auch ausgleichend zu wirken. Und das Wohl und Wehe des Staates hängt eben davon ab, dass es ihm gelingt, diesen Laden auf seinem Territorium zumindest am Laufen zu halten. Diese Relativierung auf seinem Territorium ist natürlich wichtig für die weitere Analyse. Also es gibt eben auf der Weltebene keinen ideellen Gesamtkapitalisten, aber eben für den einzelnen Standort. Und das bedeutet natürlich, zurückzuwenden auf was ich vorhin schon gesagt habe, in einem Zeitalter, wo die Kapitalakkumulation abhängig geworden ist von der Dynamik der Finanzmärkte, dass der Staat auch eben diese finanzindustrielle Akkumulation retten und sichern muss. Also dass er da als Garant des Weiterlaufens des kapitalistischen Ladens diesen Sektor seine Aufmerksamkeit schenken muss. Gerade unter diesen Bedingungen ist von der Finanzmarktdynamik abhängig geworden im Kapitalismus. Welche Möglichkeiten haben denn überhaupt die hier zusammengekommenen Staatschefs, den Finanzmarkt zu beeinflussen? Also welche Regulationsmechanismen gibt es? Also grundsätzlich kann man mal vergleichen Möglichkeiten zwischen Realwirtschaft und Finanzkapital. Die Möglichkeiten, die Realwirtschaft direkt zu beeinflussen durch den Staat, die sind relativ gering. Das liegt einfach daran, dass die Akkumulation getragen wird eben von der privaten Wirtschaft. Da wird verwertet, da wird Arbeit vernutzt und der Staat, der kann die Rahmenbedingungen dafür verbessern, eben in Form von Lohndrückerei durch eine vernünftige Infrastruktur. Also da hat er nur einen sehr indirekten Einfluss. Was das Finanzkapital angeht und dessen Bewegung, sind die Einflussmöglichkeiten wesentlich entwickelnder und weitergehender. Das liegt erstmal daran, dass er selber als Anbieter auf den Finanzmärkten auftritt in Gestalt eben der Ausgabe von Staatsanleihen, Staatsverschuldung betreiben, also wo er selber an dieser Art von Kapitalproduktion beteiligt ist, auf diese Weise. Das war gerade in den 80er Jahren ganz zentral, also diese Durchstarten in den Finanzkapitalismus, ist der große Impuls eben gekommen von der Staatsverschuldung in den USA unter Reagan damals. Also da war gerade der Staat der Erste, der überhaupt den Einstieg vermittelt über die neoliberale Politik und Hochzinspolitik in diese Art der Wirtschaftsweise hergestellt hat. Das ist eben die eine Ebene, auf der er interveniert, als quasi Verkäufer von Staatsanleihen. Die andere Ebene ist die als Aufkäufer, das ist dann nicht der Staat direkt, sondern das ist die staatliche Institution der Zentralbanken, die eben, das war eben auch wichtig, gerade in den Krisen von 2008, 2009 folgende, also wo eben der heutige Kapitalismus wesentlich auch darauf beruht, dass er die Finanzmärkte durch die Notenbanken abgestützt werden, dass die also marode Papiere aufkaufen, dass gleichzeitig die private Schöpfung von Finanzkapital gestützt wird, dadurch, dass die Zinsen niedrig geprügelt werden, was heißt niedrig geprügelt, eben negativ mittlerweile, also wo diese Instanz ganz zentral eben ist, regulierend für den Umfang dieser Art von Akkumulation. Insofern hat der Staat da schon gewaltiges Spielraum oder die Politik, muss man allerdings ein paar Relativierungen einfügen. Relativierung 1, Staat ist nicht gleich Staat. Also Burkina Faso, Griechenland auf der einen Seite und ein Land wie Deutschland kannst du nicht vergleichen. Also Deutschland hat halt über seine Weltmarktposition da wesentlich mehr Möglichkeiten als peripheres Land. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, das Eingreifen ist eben immer nur in die Richtung möglich, wenn man das Gesamtsystem am Laufen halten will, die finanzindustrielle Produktion auszubauen und am Laufen zu halten, nicht zu drosseln. Und man kann Blasen mitproduzieren, aber man kann deren Platzen letztlich nicht verhindern. Also auch die Krisenbewältigung von gestern, die beinhaltet natürlich die Vorbereitung der nächsten Krisen. Das ist also das ist sicher wie das Arm in der Kirche. Eben dieses fiktive Kapital, was gerade durch die Notenbanken auch produziert und gestützt wird, das muss natürlich irgendwann auch wieder explodieren oder diese Blasen platzen. Also da gibt es auch natürlich Grenzen, aber es hat erstaunlich weit getragen. Also ich hätte das 2008, 2009 nicht unbedingt erwartet, dass es sich noch einmal dermaßen stabilisiert. Also zumindest, wenn man so privilegierte Länder wie Deutschland sich anguckt, wo man ja denkt, Krise wird, wo soll die sein? Ich würde vielleicht nochmal den Begriff, den du genannt hast, des ideellen Gesamtkapitalisten aufgreifen. Ich glaube, der passt ganz gut, um die Rolle des Staates innerhalb der Ökonomie so ein bisschen zu positionieren. Also es passt sowohl auf den zweiten Teil deiner ersten Frage, ob irgendwie auf der einen Seite die Staatschefs sind und auf der anderen die Banker, als auch zu deiner zweiten Frage nach den Möglichkeiten, die Politik oder der Staat überhaupt hat. Der Begriff kommt ja von Marx ursprünglich, Ernst hat es schon gesagt. Und ich hatte vorhin gesagt, dass es ja eigentlich niemanden gibt, innerhalb der Politik und des Staates, der in der Lage ist, die ökonomischen Notwendigkeiten und Zwänge des Kapitalismus endgültig irgendwie zu kontrollieren und zu bewältigen. Das Lustige ist, dass aber auch niemand innerhalb der Ökonomie dazu in der Lage ist. Und ich glaube, aus diesem Dilemma heraus, dass kein ökonomischer Akteur in der Lage ist, sozusagen ihr eigenes Tun und Handeln wirklich irgendwie unter Kontrolle zu bringen und zu beherrschen, aus dieser Stellung heraus erklärt sich auf so einer gewissen logisch-kategorialen Ebene die Notwendigkeit eines Souveräns. Und wir kennen ja die Souveränitätsdebatten von Hobbes über Carl Schmitt, Benjamin, Foucault, Agamben im Moment relativ angesagt in diesem Zusammenhang. Und was mich immer so gestört hat, ist, dass relativ einseitig war, da ging es immer nur um eine rein politische Dimension sozusagen des Souveräns. Und keiner ist auf die Idee gekommen, zu fragen, ob der Souverän nicht genau aus diesem Dilemma des Ökonomischen entsteht. Also es gibt dann bei Hobbes diese Notwendigkeit, dass der Staat oder der Souverän die Gewalt aller gegen alle auf sich nimmt und damit gleichzeitig aussetzt und sozusagen so ein Außen schafft, das dann als Naturzustand erscheint und womöglich zurückprojiziert wird, obwohl das bei Hobbes so nicht war. Und bei Carl Schmitt gibt es diese Formel, Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und ich glaube, dieser Begriff des ideellen Gesamtkapitalisten, der passt eigentlich ganz gut in so eine Souveränitätsdiskussion ein. Und beschreibt ganz gut den Status und die Stellung der Politik und des Staates innerhalb des Kapitalismus. Und diese Besonderheit des ideellen Gesamtkapitalisten besteht ja nicht darin, dass er jetzt im Interesse aller Kapitalisten handelt, sondern eher im Gegenteil. Also der Staat ist in dieser besonderen Situation, dass er eigentlich drei Dinge tun kann. Er kann als einziger gegen die Einzelinteressen des Kapitals handeln und deswegen als ideeller Gesamtkapitalist und sozusagen ihr Gesamtinteresse wahrnehmen, was ein Einzelkapital nicht kann. Er kann aber auch die Interesse des variablen Kapitals und der wahren Arbeitskraft wahrnehmen, was ja bekannterweise den Einzelkapitalen auch meist recht schwerfällt, obwohl sie ja dringend darauf angewiesen sind. Das Zweite, was er kann in gewisser Weise ökonomisch irrational handeln, zumindest aus der Sicht von Einzelkapitalen. Also er kann kaufen, wenn es irgendwie verlustreich erscheint, er kann bürgen, er kann Kredite vergeben, er kann toxische Papiere auf sich nehmen, alles das, was auch so ein bisschen in der Finanzkrise gerade relevant wurde. Und das ist auch in der Finanzkrise relevant geworden, er kann drittens sozusagen als letzter pleite gehen. Das heißt, wenn die Ökonomie, grob gesprochen, irgendwie vor die Wand fährt, dann kann der Staat einspringen und Banken retten, Schulden auf sich nehmen, schlechte Papiere zusammenfassen, dafür bürgen und ähnliches. Das Problem ist natürlich, dass wenn der Staat jetzt eingesprungen ist, und im Fall der Finanzkrise sind ja Staaten eingesprungen, die bereits relativ verschuldet waren, wenn der Staat dann pleite ist, dann weiß man nicht genau, was als weiß er nicht genau, was als nächstes ansteht und was als ökonomische Notwendigkeit ansteht, ist, dass Entwertungsprozesse einsetzen. Die kann der Staat irgendwie begleiten, aber er kann sie nicht wirklich verhindern. Also die Entwertung des Preises der wahren Arbeitskraft, Entwertung von Kapitalen, letztendlich, dass Kapitale pleite gehen müssen oder auch Banken pleite gehen müssen und natürlich Entwertung der Währung. Und spätestens, wenn es an die Entwertung der Währung gibt, dann stellt sich raus, was der Staat eigentlich die ganze Zeit bei diesen Entwertungsprozessen begleitet hat, nämlich eine Sozialisierung oder Vergesellschaftung von kapitalistischen Schulden. Und der letzte Ausweg ist dann statt einer Entwertung der beiden Bestandteile Arbeit und Kapital, deren Vernichtung. Und das ist historisch der Krieg gewesen. Also wenn sowohl das Kapital als auch die Arbeitskräfte für den Krieg mobilisiert werden und dann die beiden Kapitalbestandteile statt produktiv verwertet zu werden, tatsächlich destruktiv und buchstäblich physisch vernichtet werden. Ernst, du hattest ja eben gerade schon von der Standortighaftigkeit des kapitalistischen Charakters gesprochen. Ja. Die G20 behaupten ja, dass sie den Markt global besser verwalten wollen. Geht das überhaupt? Also in welchem Bezug steht das zu dieser Standortlogik? Nee, es gibt da natürlich ein Spannungsfeld. Den zentralen Punkt hatte ich ja vorhin eigentlich schon angedeutet, nämlich dieser marxische Begriff des ideellen Gesamtkapitalisten, dass der sich eben auf ein Territorium beschränkt, ist eben diesen ideellen Gesamtkapitalisten im Weltmaßstab nicht gibt. Also wir haben zwar einen Weltmarkt, das ist der Bezugsrahmen der Ökonomie ist ein globaler, aber der politische Bezugsrahmen ist ein gesplitteter. Das passt nicht zusammen. Das war mal anders im Zeitalter, eben im 19. Jahrhundert, auch noch im Fordismus, wo eben wir relativ geschlossene Nationalökonomien hatten und einen Nationalstaat dazu. Also wo Politik und Ökonomie quasi im selben Bezugssystem waren. Und das haben wir nicht mehr. Und das ist ein Problem gerade eben dann, wenn die Politik eingreifen muss, um die Finanzmärkte zu retten. Das hat ja merkwürdigerweise in der Situation von 2008, 2009 auch auf der internationalen Ebene relativ gut funktioniert. Dazu muss man sagen, dass diese Verschuldungszusammenhänge, die sind ja auch transnationale. Also wenn wir von internationaler Arbeitsteilung sprechen, denkt man traditionell eben immer an die auf der einen Seite Land A produziert dieses Gut, Land B jenes Gut und die werden ausgetauscht. Die grundlegende internationale Arbeitsteilung heute ist, es gibt Länder, die produzieren Zukunftsversprechen, die produzieren Finanztitel und es gibt Länder, die können deswegen Güter exportieren. Also wo hier ein Zusammenhang besteht. Und der ist bis 2007 hat man in anderen Ländern investiert, was weiß ich, ein Land wie China oder Deutschland in Südeuropa, weil man eben sich Renditen erwartet hat. Und darüber dieser Austausch funktioniert. Mit der Krise musste er politifiziert werden. Also ein Land wie China hat in der Situation tatsächlich die USA gerettet und eben amerikanische Staatspapiere aufgekauft in einer Situation, wo alle die auf den Markt geworfen haben. Natürlich nicht aus purem Idealismus und aus Liebe zu den USA, sondern weil sie den Rückschlag gefürchtet haben. Also denen natürlich klar war, wenn die USA kollabieren, haut unsere Exportwirtschaft zusammen. Also es fällt uns auf die Füße und das Kapital, was wir da schon angelegt haben, das geht futsch. Und deswegen diese scheinbar selbstlose Maßnahme. Was in anderen Zusammenhängen, wo es so Abhängigkeiten gab, schon schlechter funktioniert hat. Ich springe nach Europa. Deutschland hat Griechenland oder überhaupt Südeuropa ist die Abhängigkeit nicht so hoch. Also man hat andere Exportmärkte gefunden und man hat aus politischen Gründen notgedrungen irgendwie die mit aufgefangen. Aber erstens verzögert mit entsprechenden Reibungsverlusten und es hat schon geknirscht. Also dass da aus ideologischen und aus Sonderinteressen quasi das gemeinsame Ziel nur mit Friktionen sich durchgesetzt hat. Und da haben wir natürlich jetzt eine Entwicklung, wo, wenn man sich nochmal eine Situation vorstellt wie 2008, 2009, wo ein Rettungsbedarf auf einer internationalen oder transnationalen Ebene da wäre und China noch einmal USA retten müsste, das könnte ein Problem werden, dass das stattfindet. Also erstens, weil die ganze politische Entwicklung in eine andere Richtung gegangen ist, eben diese Aufkündigung des Freihandels, was eben auch schon aber Krisenprozesse zum Hintergrund hat. Oder natürlich auch die Frage, können sich so Länder das leisten, weil mittlerweile China eben auch hauptsächlich von der eigenen Blasenwirtschaft lebt. Also da hat man Überhand nehmen von zentrifugalen Kräften, wo quasi diese Situation von 2008 nicht garantiert ist, dass sie sich reproduzieren wird. Im Gegenteil, eher sich andeutet, dass da eher die zentrifugalen Kräfte sich dann eben auch durchsetzen. Also dass man nicht mehr zu einer konzertierten Aktion zusammenfindet, wir retten jetzt den Gesamtladen und schmeißen alles, was wir ideologisch haben, über Bord. Und da ist Sprengstoff drin in der Konstellation. Ja, ich kann vielleicht erneut im Anschluss an meine letzte Antwort den ideellen Gesamtkapitalisten aufgreifen. Ernst hat es schon eben so ein bisschen angedeutet, was ja tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist sowas wie ein ideeller Gesamtkapitalist auf globaler Ebene. Das war ja auch in deiner Frage so ein bisschen angesprochen, ist das überhaupt international möglich? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Staat immer bei diesen Umbrüchen innerhalb des Ökonomischen irgendwie funktional werden musste. Und die aktuelle Krise hat ja was zu tun mit der Lösung, dem Lösungsversuch der vorherigen Krise, also der fordistischen Phase so bis Ende der 60er Jahre, als der Nachkriegsboom erschöpft war, der Staat mehr oder weniger diese Sozialpartnerschaft oder den Klassenkompromiss aufgekündigt hat und dann beide Kapitalbestandteile dereguliert und flexibilisiert hat. Und was ich vorhin beim ideellen Gesamtkapitalist noch nicht gesagt habe, ist, dass der ideelle Gesamtkapitalist bislang immer nationaler war. Und was ja anscheinend im Moment vonnöten wäre, wäre sowas wie ein ideeller Gesamtkapitalist auf Weltebene oder zumindest auf EU-Ebene. Was die Staaten aber gemacht haben, insbesondere im Fall der EU, ist praktisch genau das Gegenteil. Also sie haben sich national gegenseitig runterkonkurriert und haben versucht, für beide Verwertungsbestandteile die besten Verwertungsbedingungen bereitzustellen. Also für das Kapital die niedrigsten Steuern, die wenigsten Regulierungen, die geringsten Abgaben, die besten Möglichkeiten, die wahre Arbeitskraft möglichst billig einzukaufen. Da komme ich schon auf den anderen Faktor der Verwertung, auf die wahre Arbeitskraft. Die wurde entsprechend zugunsten, passgenau für die Bedürfnisse des Kapitals dereguliert, flexibilisiert, individualisiert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Schwächung der Gewerkschaften, Abbau der Sozialsysteme, Individualisierung, Privatisierung von sozialen Sicherungssystemen und so weiter. Und was man gebraucht hätte, wäre ja sowas wie ein, zumindest auf EU-Ebene, ideellen Gesamtkapitalist. Die EU hat sich aber, beziehungsweise die Staaten innerhalb der EU, haben sich eher wie nationale Wettbewerbsstaaten aufgestellt und genau diese Deregulierung der beiden Elemente der Verwertung betrieben. Und ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich oder denkbar wäre, dass es einmal so etwas gibt wie einen ideellen Gesamtkapitalist auf Weltebene. Aber zumindest innerhalb der EU ist ja offenkundig geworden, dass innerhalb von wenigen Jahren, von 10, 15 Jahren, dieser europäische Einigungsprozess Im Gegensatz zu den ideologischen Behauptungen, das würde sich irgendwie alles negativ über den Markt und über die gemeinsame Währung ausgleichen. Es würden Ausgleichsprozesse stattfinden, wie sie typisch sind für einen freien Markt, haben unglaubliche Verwerfungsprozesse stattgefunden. Und das, was zumindest eine reformistische Linke einfordern müsste, wäre ja sowas wie gemeinsame transnationale Lohnverhandlungen, gemeinsames Steuersystem, sowas wie Ausgleichsprozesse, Transferleistungen oder von mir aus diese blöden Eurobonds. Also zumindest, dass man so auf EU-Ebene sowas wie so sozialdemokratische, soziale Mindeststandards einzieht. Und tatsächlich ist aber genau das Gegenteil passiert. Da passt jetzt ja das Stichwort Neoliberalismus. Weil ihr habt jetzt ja, also beide von euch haben jetzt dazwischen immer wieder unterschiedliche Variationen des Kapitalismus benannt. Wieso ist das überhaupt nötig? Wieso muss man sozusagen da differenziert die Mechanismen des Kapitalismus beschreiben? Und ist das, wo wir uns gerade befinden, kann man das als Neoliberalismus noch bezeichnen? Oder ist es eigentlich ein Sammelbegriff für all das Übel, das eh im guten alten Kapitalismus schon enthalten ist? Ja, ich glaube, generell ist, glaube ich, diese Periodisierung oder der Versuch, so bestimmte Phasen innerhalb der kapitalistischen Vergesellschaftung oder innerhalb der Geschichte des Kapitals zu unterscheiden, immer total umstritten. Auch und gerade innerhalb der Linken oder sogar nur innerhalb der an Marx orientierten Linken. Ich bin da so ein bisschen leidenschaftslos. Ich finde es aber eigentlich, das hatte ich vorhin schon gesagt, notwendig, bestimmte Phasen zu unterscheiden. Und sei es, dass man sich drüber streitet, damit es wenigstens so einen Selbstverständigungsprozess gibt und man nicht einfach immer nur dieselbe Notwendigkeit wiederkäut, dass Arbeit und Kapital sich produktiv verwerten müssen. Und dieser Begriff Neoliberalismus innerhalb der Linken relativ umstritten, genauso wie der Begriff Fordismus, Postfordismus, immaterielle Arbeit, alles das, was wir so benutzen müssen, um irgendwie in die Diskussion einzusteigen. Und ich würde sagen, wenn es so etwas wie einen Neoliberalismus gegeben hat, jetzt unabhängig davon, mit welcher Reichweite, in welchen Ländern, aber wenn es so etwas wie eine Phase einer neoliberalen Wirtschaftspolitik gegeben hat, dann ist sie auf jeden Fall 2007, 2008 mit der Finanzkrise ökonomisch in eine Krise geraten und politisch in eine Delegitimierung. Was darauf gefolgt ist, ist sowas wie so eine autoritäre, technokratische Wende des Neoliberalismus, die eigentlich noch die alten Kräfte, die alten Eliten, wie es heute bezeichnenderweise heißt, zustande gebracht haben. Und diese autoritäre, technokratische Wende des Neoliberalismus, die wird jetzt von einer da findet jetzt sowas wie so eine rechtspopulistische Übernahme statt, die versucht, wieder so nationale Sicherungsräume für die beiden Bestandteile der Verwertung zumindest zu versprechen, also sowohl für die Arbeitskräfte, auch gezielt an ganz bestimmte Arbeitskräfte adressiert, als auch für das Kapital. Du wirktest so, als ob du noch was sagen willst dazu. Ich wollte auch was dazu sagen. Also für meinen theoretischen Ansatz liegt der Begriff des Neoliberalismus ein bisschen quer, weil Neoliberalismus ist eine Ideologie, wenn ich mir... Und ich komme eher von der Struktur. Also wie funktioniert Kapitalismus? Und dann schaue ich mir die dazugehörigen Ideologien an. Und der Neoliberalismus ist eben, hat sich durchgesetzt als die Begleitideologie dieser Durchsetzung dieses Finanzmarktkapitalismus im Wesentlichen mit bestimmten Elementen, eben Deregulierung, was eben primär Deregulierung der Finanzmärkte geheißen hat und eben Niederreißen von nationalen Grenzen, der Glaube an den einen Weltmarkt. Das sind so zentrale Elemente und eine stark individualistische Ideologie auch. Das sind so zentrale Elemente, die gut reingepasst haben auch in diese Durchsetzung dieses neuen Regimes. Und da sind Elemente davon in der Krise erhalten geblieben. Das ist zum Beispiel eben diese extreme Individualisierung. Und eben auch, was war das andere Element, was ich gerade aufgemacht habe? Weiß ich nicht. Hast du nicht zugehört? Ich war so versunken in deiner Ausführung. Der Glaube an den Weltmarkt, das war der andere Punkt, von dem ich mich aber abstoßen wollte. Also gut, dann habe ich den einen Teil vergessen. Aber zum Beispiel eben zentral dieser Glaube an den einen Weltmarkt, der ist natürlich erschüttert. Also dass da eben dieser Renationalisierung im Gange ist, ist ja mit Händen zu greifen. Also, dass dieses und auch eben im Rahmen dieser Krisenintervention auch eine Renaissance der Politik, aber eben in autoritaristischen Formen, was der Neoliberalismus auch von der gesellschaftlichen Stimmung eben nicht hatte. Das war noch die Zeit, alle Menschen werden Brüder im Zeichen des totalen Marktes. Das war ja das, was die Stimmung der 80er, 90er Jahre ausgemacht hat. Also wo auch dann, was weiß ich, nationale Ressentiments nicht mehr die Rolle gespielt haben oder irgendwie scheinbar an den gesellschaftlichen Rand gedrängt waren. Und da haben wir schon einen Bruch auf der Ebene und eben der Glaube wieder an den Staat als starken Staat, was aber ein merkwürdiges Mischungsverhältnis eben einerseits mit diesen radikaler Individualisierung, in jeder ist seines Glückes Schmied, nach wie vor hat. Also das ist eine ganz merkwürdige Gemengelage von Kontinuität und Bruch mit. Ich würde diese Frage nicht entscheiden können. Also man müsste dann noch einmal genauer analysieren, wie objektiv eigentlich das jetzige System funktioniert. Und dann kann man auch besser die ideologischen Verwerfungen und Verarbeitungsformen genauer in Auge nehmen. Ich habe da zum Teil eben ein bisschen Schwierigkeiten mit den linken Debatten, weil die immer genau andersrum anfangen. Die erklären die Welt aus der Ideologie und da bin ich irgendwie so traditionell marxistisch. Kein Wort ist jetzt ja in unserer Debatte so häufig gefallen wie der Begriff der Krise. Und in euren Ausführungen wurde ja schon klar, dass sozusagen die Krise als immanenter Bestandteil des kapitalistischen Systems immanent ist, also dass es dazugehört zum kapitalistischen System. Mich würde jetzt interessieren, was ist eigentlich diese Krise? Und ist es immer wieder dieselbe Krisenbewegung? Ja. Kleine Frage. Mächtige Frage. Ich gehe erstmal auf eine Metaebene, mache ich am allerliebsten. Also du hast ja jetzt den Krisenprozess oder Krisenbegriff in deiner Frage implizit eingeengt. Der wird ja für alles Mögliche verwandt. Also auch in der linken Debatte ist ja heute gern von der multiplen Krise oder Vielfachkrise die Rede, wo eben Krise des Geschlechterverhältnisses, Krise der Ökologie, Krise der Ökonomie, Krise, ich kriege nicht alles zusammen. Also da gibt es verschiedene Listungen von 7 bis 11 Krisen. Und da hat die ökonomische Krise, und von der reden wir ja, ein bisschen eine Charakteristika, die sie von anderen Krisenphänomenen unterscheiden. Und die besteht primär darin, dass den ökonomischen Krisen der Kapitalismus irgendwie sich selber in die Quere kommt. Also während ökologische Krise etwa, da stößt er halt auf die Naturschranke, auf die blöde Tatsache, dass dieser Planet begrenzt ist, was und er halt System ist, was so eine Logik nicht anerkennen kann von Begrenzung. Das ist bei den ökonomischen Krisen anders. Wenn man einen allgemeinen Begriff der ökonomischen Krise haben will, dann ist es eben dass Kapital immer einen Sinn hat, es muss wachsen, Kapital muss mehr Kapital werden, Geld muss sich in mehr Geld verwandeln. Und gleichzeitig hat es der Kapitalismus Tendenzen, die Erreichung dieses Zweckes selber zu blockieren. Es ist also so ein ökonomische Krisen sind aus den inneren Widersprüchen dieses Systems. Das ist erstmal so eine allgemeine Bestimmung. Wenn man auf der stehen bleibt, kann man sagen, die Krisen haben immer denselben Inhalt. Das ist immer diese Unterbrechung, eigentlich muss das Kapital wachsen, aber es gelingt nicht immer. Historische Wandel eine historische Dynamik hat man auf der Ebene, wie wahrscheinlich ist, dass diese Tendenz sich durchsetzt und in welchen Formen setzt sich eben diese Krisenhaftigkeit durch. Also einen nicht krisenhaften Kapitalismus hat es nicht gegeben, aber so eine Vorstellung, ja, der Kapitalismus ist eigentlich immer dasselbe und eher macht halt Krisen und danach geht es halt immer weiter. Das eine, polemisch formuliert, nenne ich so was, einen buddhistischen Standpunkt, und der wird dieser ungeheuren Dynamik des Kapitalismus, die immer in eine ganz bestimmte, eindeutige Richtung geht, nicht gerecht. Diese eindeutige Richtung, die ich da sehe, ist eben die, wolltest du intervenieren? Mhm. Oder, ne? Das Grundproblem eben ist, dass der Kapitalismus tendiert dazu, die klassische Quelle der Kapitalvermehrung, nämlich die lebendige Arbeit, aus dem Produktionsprozess zu eliminieren. Und das ist ein Problem, was periodisch immer schon aufgetreten ist. Auch in der Phase, die ich jetzt begrenzen würde, bis 70er Jahre hinein, wo die Hauptproduktivkraft noch die lebendige Arbeit gewesen ist. Die hat aber einen qualitativ anderen Stellenwert gekriegt in dem Moment, wo eben mit der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik eigentlich die Anwendung der Wissenschaft die Hauptproduktivkraft geworden ist und die lebendige Arbeit mehr marginalisiert wird, also so eine relative Verdrängung da stattfindet, da wird eben diese klassische Quelle strukturell zugeschüttet. Und die Lösung des Kapitalismus war eben der Wechsel quasi des Akkumulationsfeldes von der Vernutzung lebendiger Arbeit zu dieser Vorgriffslogik der Finanzkapitale, dass man den Reichtum aus der kapitalistischen Zukunft holt. Wie das geht, dieses Zauberkunststück erkläre ich jetzt nicht. Das steht in diesem Buch, was ich da geschrieben habe, die große Entwertung. Ja, also da gibt es eben eine historische Dynamik. Und diese Art von Kapitalismus, die ist eben auch extrem instabil. Also mich würde ehrlich gesagt das mit dem zukünftigen Wert oder dem Arbeitswerttheorie da schon interessieren. Vielleicht könntest du, ich weiß, es ist eine Riesenfrage, aber vielleicht könntest du trotzdem ein bisschen kurz drauf eingehen. Auf eine ganz simple Ebene runter. Also wenn wir uns... wenn wir an Reichtum denken, denken wir ja immer auch in die Volkswirtschaft insbesondere, die am liebsten an konkrete, handfesten, sinnlich-stofflichen Reichtum, also was weiß ich, Stühle oder sowas oder Flaschen. Und die haben ja die Eigenschaft, eine Flasche, damit ich die nutzen kann oder damit die auch Wert und Kapital darstellen kann, da muss er erstmal da sein. Ja. Das ist beim Finanzkapital anders. Da kann ich, wie soll ich es, eine merkwürdige Verdopplung herstellen. Ich mache es einfach am Beispiel des Kredits, das ist relativ simpel. Ich leihe dir jetzt 10 Euro. Cool. Und wenn wir das jetzt privat machen, dann hat es gesellschaftlich keine Bedeutung. Also dann hast du die 10 Euro und ich habe sie nicht mehr. Mhm. Aber wenn dieser, und das passiert eben auf den Finanzmärkten, dieser 10-Euro-Schein einmal existiert bei dir und dann bei mir als Anspruch auf die Rückzahlung dieses 10-Euro-Scheins ist und das selber als Ware zirkulieren kann, dann existiert dieser Schein zweimal. Mhm. Ist das grob nachvollziehbar? Ja. Und auf diesem Prinzip, auf diesem simplen Prinzip, also bis zur Rückzahlung existiert der Schein zweimal, beruht heutzutage der gesamte Kapitalismus. Einfach weil diese Kreditbeziehung in dem Fall, bei Aktien ist dasselbe, da hast du auch eine Doppelexistenz. Also es gibt einmal das Unternehmen, einmal den handelbaren Eigentumstitel. Es findet da eine Verdopplung statt beim Kredit auf Zeit. Und die muss aber eben in der Zukunft irgendwann eingelöst werden, eben Rückzahlung, dann ist die wieder weg. Aber das System macht es nicht, sondern es verlängert diese Kreditketten, es bläht diesen Bereich auf. Und über diesen Zauberkunststück funktioniert heute Kapitalismus. Und von diesem Zauberkunststück hängt eben auch die Realwirtschaft ab, die dann quasi aus diesem künftigen Reichtum, den man über diesen Trick in die Gegenwart geholt hat, alimentiert wird. Also wo auch die klassische Rede vom Finanzüberbau heutzutage eigentlich umzudrehen wäre. Also der Finanzüberbau ist die Basisindustrie dieses Systems geworden. Und das ist ein extrem instabiles System. Frank, willst du auch noch was zum prognostischen Wert und der Krise sagen? Gut, ja. Zur eigentlichen Frage, ob das immer dieselbe Krise ist oder ob es da irgendwie welche Veränderungen gibt. Ich versuche mal so ein bisschen dasselbe zu machen wie Ernst und so ein bisschen was grundsätzlich zur Krise zu sagen und darüber zur aktuellen Krisendimension zu kommen. Also ich bin ja in meinen ganzen Antworten immer darauf rumgeritten, dass es nach Marx eine ewige Notwendigkeit innerhalb der kapitalistischen Ökonomie gibt, nämlich die produktive Verwertung von Arbeit und Kapital. Marx übersetzt ja Arbeit und Kapital in ein Verhältnis von vergangener, akkumulierter Arbeitszeit, das sind die Gestalten des Kapitals, und gegenwärtiger, lebendiger Arbeitszeit, das ist verkörpert und subjektiviert in der wahren Arbeitskraft. Und dieses Verhältnis zwischen vergangener Arbeitszeit und gegenwärtiger Arbeitszeit ist sozusagen das, was reproduziert werden muss und was so das zeitliche Selbstverhältnis oder das schlicht gesagt Reproduktionsverhältnis unserer Gesellschaft darstellt. Die Dimension der Zukunft kommt erstmal dadurch rein, dass dieser Verwertungsprozess auf das berühmte G' ausgerechnet wird. Also am Ende soll mehr rauskommen, als sozusagen in diese beiden Verwertungsbestandteile ausgelegt wurde. Es gibt aber noch eine weitere wichtige Dimension der Zukunft, die da hineinkommt. Ernst hat es ja so ein bisschen angesprochen. Und zwar sind die einzelnen Kapitale nicht darauf angewiesen, dieses Verhältnis allein aus eigener Kraft und aus sich heraus zu reproduzieren. Also sie müssen nicht warten, bis der Produktionszyklus abgeschlossen ist, bis der Profit realisiert ist, um ihn dann erst wieder zu realisieren, sondern zwischen den Kapitalen findet schlicht gesagt so eine Art Umverteilung statt. Das ist genau das, was die Aufgabe des Banken- und Finanzwesens sein soll, also des Kreditsystems, was eigentlich auch die Aufgabe des fiktiven Kapitals sein soll, also der verschiedenen Möglichkeiten, sozusagen Eigentumstitel in die Welt zu emittieren. Und in dieser Möglichkeit, dass die Kapitale die Grenzen, die ihnen durch die eigene Verwertung gesetzt sind, erweitern können, wächst so eine Art Trennung von der eigenen Verwertung an. Eine Trennung, die sozusagen beim einzelnen Kapital, wenn es einen Kredit aufnimmt, wieder eingeholt werden muss, ne, durch die eigene Akkumulation. Aber erstmal findet sowas wie ein Vorgriff auf eine Zukunft statt. Und der marxische Krisenbegriff, jetzt ganz allgemein gesprochen, ne, was ist das, was irgendwie sozusagen immer dasselbe in der Krise ist, ist, dass Marx sagt, in der kapitalistischen Gesellschaft gibt es eben solche Trennungen von Prozessen, die innerhalb der kapitalistischen Ökonomie eigentlich zusammengehören. Und er spricht innerhalb der drei Bände des Kapitals, er ist keine wirkliche eigene ausgearbeitete Krisentheorie, aber er spricht an verschiedenen Stellen an, wo eben solche Trennungen sich gegeneinander verselbstständigen können und zu krisenhaften Verwerfungen führen. Er sagt, die ganz elementare Ebene ist bereits das Verhältnis von Ware und Geld, also dieser Realisierungsprozess, der kann irgendwie unterbrochen werden. Ne? Und dann gibt es irgendwie auf der einen Seite zu viele Waren und auf der anderen Seite fehlende Kaufkraft. Das kann man sozusagen schon übersetzen, das Verhältnis von Zirkulation und Produktion. Also es wird meinetwegen zu viel produziert oder es ist zu wenig Kaufkraft da. Dann gibt es, je nachdem, wie man das betrachtet, sowas wie so eine Überproduktion oder auch Überakkumulation oder eben eine Unterkonsumption und eine fehlende Kaufkraft. Und eine weitere Möglichkeit, dass sowas wie eine Trennung stattfindet von Prozessen, die zusammengehören, ist offensichtlich diese Möglichkeit, dass dieses fiktive Kapital, dass der Kredit irgendwie der laufenden gegenwärtigen Akkumulation gegenüber unverhältnismäßig wird. Und der Verdacht, der so ein bisschen im Raum steht, und du hast ihn ja mehr oder weniger explizit angesprochen, ist, dass mit der Erschöpfung der industriellen Phase des Kapitalismus, der fordistischen Phase, so eine Art Vorgriff auf die Zukunft stattgefunden hat durch ganz verschiedene Techniken, also durch Nachschießen von billigem Geld, Niedrigzinspolitik, auch durch das Sammeln großer Geldmengen, die dann sozusagen in diesen Investmentbanken wieder in bestimmte Bereiche innerhalb des Finanzmarkts geflossen sind, durch die enorme Ausweitung nicht nur des Kreditsystems für die Kapitale, sondern auch des Privat- oder des Konsumentenkredits, aber auch durch die grundsätzliche Ausweitung dieses Ganzen, was man so mit fiktivem Kapital zusammenfasst. Und der Verdacht ist so ein bisschen, beziehungsweise bei Ernst ist es mehr als nur ein Verdacht, dass dieser Vorgriff auf zukünftige Gewinne eigentlich nicht mehr so richtig einholbar ist. Interessant wäre ja zu wissen, wann platzt denn die Blase und wie kommt es dazu? Ich hatte ja angedeutet, das kann man sehr gut Blase nennen, dass es so einen Vorgriff auf die Zukunft gibt durch diese ganzen Techniken des Finanzkapitals. Und der Verdacht steht im Raum, bei Ernst ist es mehr als nur ein Verdacht, dass das eigentlich nicht mehr so richtig einlösbar ist und dass irgendwann diese Blase, diese Wette auf die Zukunft, diese Spekulation auf die Zukunft oder dass die Realökonomie so eine Art Derivat auf ihre eigene Zukunft geworden ist, dass das irgendwie platzt. Und das Platzen ist irgendwie nur eine Variante. Es gibt, soweit ich mich orientieren kann, innerhalb der marxistischen Diskussion so ganz grob gesagt vier Versionen, was den Status und die Stellung des Finanzkapitals angeht. Ich versuche die mal so ganz idealtypisch zuzuspitzen und nenne mit Absicht keine Namen, weil sich in dieser idealtypischen Weise wahrscheinlich niemand so richtig wiederfinden würde. Also der sozusagen radikalste Entwurf zugunsten des Finanzkapitals kommt von denjenigen, die sagen, ja, es gibt diese Trennung des Finanzkapitals, es gibt diese Verselbstständigung, aber die ist letztlich produktiv, das sagen übrigens auch die Wirtschaftsweisen und die VWLer selbst, die ist letztlich produktiv, weil sie dazu führt, dass das Kapital, wie vermittelt auch immer, doch in die produktiven Bereiche fließt und dort in letzter Instanz die wahre Arbeitskraft produktiv verwertet. Also da ist diese Verselbstständigung und dieser Vorlauf letzten Endes doch etwas, was produktiv wirksam wird. Die extreme Gegenposition, oder es ist gar keine extreme Gegenposition, eher so eine mittlere Position, ist von denjenigen, so vor allem aus dem Bereich der kritischen Sozialwissenschaft, die sagen, ja, es gibt diese Trennung und es gibt auch eine gewisse Verselbstständigung, aber dieses fiktive Kapital wird letztendlich doch gedeckt. Es wird auch durch die produktive Anwendung der wahren Arbeitskraft gedeckt, aber durch Mechanismen der Ausbeutung und der Aneignung. Das sind sehr vermittelte Techniken der Ausbeutung und der Aneignung. Da gibt es so verschiedene Entwürfe und verschiedene Schlagwörter, wie das funktioniert. Also dieses Akkumulation durch Enteignung bei David Harvey zum Beispiel, sekundäre Ausbeutung, neue Landnahmen bei Klaus Dörre in Anlehnung an Rosa Luxemburg. Dann diese ganzen Prozesse der Privatisierung, der Deregulierung und so, die sozusagen als Aneignungsprozesse gedeutet werden. Und dort ist in letzter Instanz doch sozusagen diese Trennung und diese Verselbstständigung immer noch gebunden an Formen der Ausbeutung einer Arbeitskraft, die wie prekär auch immer, aber letztendlich doch für diese Gewinne sozusagen auskommt. Jetzt eher so die Position, der Ernst wahrscheinlich nahesteht, ist halt, dass dieser Vorgriff auf eine noch unabgegoltene Zukunft sozusagen eigentlich nicht mehr einholbar ist. Und dass sozusagen die Verwertungsschranke dadurch immer nur weiter in die Zukunft hinausgeschoben wird, dass aber unweigerlich irgendwann Entwertungsprozesse sozusagen anstehen und dass, wie du es formuliert hast, die Blase irgendwann platzen muss. Die Verlaufsformen mögen irgendwie kompliziert sein und verwickelt sein, aber letztendlich steht eigentlich sowas wie eine Entwertung des nicht verwertbaren, fiktiv gebliebenen Kapitals an. Und eine vierte Position, die ich vielleicht so ein bisschen exklusiv für mich habe, ist, dass es zwar dieser Vorgriff auf die Zukunft, da wirst du mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen, immer schon funktional für den Kapitalismus war, dass er ihn von Anfang an begleitet hat und auch immer produktiv begleitet hat. Also dass dieses G-Strich nicht nur Zweck der Produktion war, sondern in gewisser Weise über Kreditsystem, Umverteilungsmechanismen immer schon sozusagen tatsächlich richtig materiell, finanziell gesehen vorweggenommen war und dass sozusagen dieser Vorlauf oder diese extreme Blase oder diese extreme Verselbstständigung, die jetzt so ein bisschen im Raum steht, zwar laufende Entwertungsprozesse notwendigerweise nach sich zieht und Platzen von regionalen Blasen oder auch mal Platzen von sozusagen einer großen Blase, wie das mit dieser Immobilienblase, wo man sieht, was da alles dran hing, 2007, 2008 der Fall ist, dass aber letztendlich diese Entwertungsprozesse einerseits ausreichen, um erstmal sozusagen die Sache auf diese Art und Weise am Laufen zu halten. Und dass eine zweite interessante Sache dazugekommen ist, nämlich dass gerade weil die Zukunft der Verwertung so risikoreich und so unsicher geworden ist, sie selber zu einem Gegenstand der Inwertsetzung geworden ist, nämlich durch diese, was man Derivate nennt. Also dass diese Unsicherheit für die Kapitale, wie mit einer risikoreichen Zukunft eigentlich umgegangen werden kann, an der sie eigentlich gar kein wirkliches Interesse haben, selber zu einem Gegenstand geworden ist, dieses Risiko zu bewerten, zu versichern und daraus einen Profit zu machen. Ich bin mir unsicher, ob das die Sache eher verschärft oder ob es sie entschärft. Ich finde es einfach erstmal interessant zu sehen, dass dieses Phänomen der Derivate etwas genau mit dieser unsicheren Zukunft zu tun hat. Vielleicht eine Ergänzung, die auf die konkrete Frage von den Platzen geht, von Blasen. Wenn man sich diese Finanzprodukte anschaut, die sind ja, haben immer in irgendeiner Weise einen realwirtschaftlichen Bezugspunkt. Also ist, wenn man von Entkopplung der Finanzsphäre, von eben der Güterproduktion und diesem Bereich eben der sogenannten Realökonomie spricht, dann stimmt es nur insofern, als Bildung eben dieses Finanzkapitals entkoppelt ist von vorgängiger Verwertung und von der gegenwärtigen Situation. Der Bezugspunkt ist trotzdem die Realwirtschaft. Also wenn ich in Immobilien investiere, dann deswegen, weil ich die, eben eine Erwartung bestehen kann in steigende Immobilienpreise. Darauf beruht dann ein, so ein Immobilienboom. Oder wenn es einen Aktienboom geht, dann muss eben irgendwie die Vorstellung vorherrschen können, dass diese Zukunftsunternehmen eben irgendwann einmal wunderbare Gewinne machen und wenn ich da jetzt einsteige, dann habe ich halt einen entsprechenden Kursgewinn. Und das Platzen von Blasen hängt eben immer damit zusammen, dass solche Zukunftserwartungen aus welchen Gründen auch immer sich als nicht haltbar erweisen. Also diese Erwartungen eben durch die Entwicklung dementiert werden und dann so Abwärtsspiralen zustande kommen. Also wo quasi die Entkopplung der Finanzindustrie von der Realwirtschaft eben immer nur eine ist, von der Gegenwart der Realwirtschaft, aber abhängig bleibt von einer Zukunftserwartung von diesen Perspektiven. Also wo welches Finanzprodukt du dir auch anschaust, auch bei den Derivaten, ganz am Ende, wie vermittelt auch immer, ist immer ein realwirtschaftlicher Bezugspunkt. Also auch bei, was weiß ich, Optionen, wo ich spekuliere, eine Derivatform auf den Goldpreis in 5 Jahren oder 5 Monaten, ist eben dieser Goldpreis oder der Preis eines anderen Rohstoffs der Referenzpunkt. Und insofern erklärt es einerseits überhaupt diese Wirksamkeit dieser Finanzindustrie als Maschine, weil in diesen Bereich wird dann auch investiert. Also wenn eben da Zukunftserwartungen meinetwegen in den 90er Jahren in die New Economy entstanden, da ist da halt Geld hingeflossen und die haben dann mit was gemacht, die haben Unternehmen gegründet, die haben Bürohäuser hingestellt und das hat natürlich induziert Beschäftigung in diesen Sektoren, in der Bauwirtschaft oder wo auch immer. Also wo eben so abhängige das Wachstum entstanden ist, Finanzmarkt getrieben. Das ist so die eine Abhängigkeit, aber die funktioniert eben dann auch andersrum, wenn diese Bereiche dann eben sich auflösen und als Fata Morgana erweisen diese Zukunftserwartung, dann geht die Reise rückwärts. Ich würde jetzt auch noch was zur Referenz der Realökonomie sagen, weil ich glaube, es für den Krisenbegriff ganz schlagend ist. Ich habe vorhin gesagt, dass ich am marxischen Krisenbegriff so interessant finde, dass er herausstellt, dass Krisen dadurch eintreten, nicht dass zu wenig Arbeit oder zu wenig Kapital da ist, sondern dass sie in kein produktives Verhältnis treten können und insofern von beiden Elementen der Verwertung zu viel da ist. Also zu viel Kapital, das nicht produktiv verwertet werden kann, zu viel Arbeitskräfte, die nicht produktiv angewandt werden kann. Bei der Krise ist es so ein bisschen auch genau andersrum, als man immer denkt. Man denkt, der marxische Krisenbegriff ist, dass sich jetzt sozusagen innerhalb der Ökonomie die Trennung irgendwie vertiefen oder erweitern und dass die Phasen und die Prozesse, die zusammengehören, sich verselbstständigt haben. Eigentlich sagt er, Krise ist genau das Gegenteil. Krise ist der Nachweis, dass Prozesse, die zusammengehören, sich eben nicht gegeneinander verselbstständigen können und dass sie gewaltsam wiederhergestellt und gewaltsam wieder aufeinander bezogen werden. Und deswegen ist das, was sozusagen in der Krise stattfindet, eigentlich die Wiederherstellung oder der Versuch der Wiederherstellung einer Entsprechung oder von mir aus volkswirtschaftlich gesprochen eines Gleichgewichtszustands. Also, dass sich die Produktivität der Verwertung wieder im Wert des Geldes meinetwegen entspricht. Und dass, wenn das die eigentliche Trennung und die eigentliche Verselbstständigung oder der Versuch einer Verselbstständigung hat eigentlich vorher stattgefunden und die Krise ist der Zeitpunkt, wo diese Elemente, die sich verselbstständigt haben, die in der Ökonomie in getrennten Phasen und Prozessen stattfinden, die aber zusammengehören, sich einfach gewaltsam wieder aufeinander bezieht und gewaltsam herstellt. Deswegen ist das Platzen der Blase eigentlich gar nicht die eigentliche Krise, sondern die Krise hat sozusagen vorher stattgefunden. Und das Platzen ist der Versuch, sozusagen die kapitalistische Normalität wiederherzustellen. Das finde ich immer ganz schlagend, weil so im Alltagsverstand denkt man immer, Krise ist, jetzt bricht alles auseinander und kommt nicht mehr zusammen. Ne? Und dabei ist es irgendwie der gewaltsame Bezug aufeinander. Warum macht die Krise denn zum Beispiel vor Deutschland Halt? Macht sie vor Deutschland Halt? Also, wenn man jetzt die Phase seit 2008, 2009 im Auge hat, dann hat sie vor Deutschland Halt gemacht, beziehungsweise Deutschland ist ein absoluter Ausnahmefall und Krisenprofiteur. Das ist insofern ganz lustige Wendung, als noch in den Nullerjahren man sich das Maul über Deutschland und seine anachronistische Struktur zerrissen hat, also ob seiner Industrielastigkeit und in den modernen Sektoren, eben Banken, Versicherungen hintendran. Der Witz ist aber, dass derselbe Grund, warum Deutschland damals als anachronistisch galt in der Krise, sich als der absolute Vorteil erwiesen hat. Frei nach dem Motto, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Die eine Vorteil ist eben in der Situation 2008, 2009, da sind überall auf der Welt Konjunkturprogramme aufgelegt worden. Von solchen Konjunkturprogrammen profitiert natürlich beim freien Welthandel ein Land, was in den Industriesektoren gut aufgestellt ist, was Autos exportieren kann, was Maschinenbau hat. Auch die ganzen Blasen, die dann in China, Immobilienboom dort oder Frackingboom in den USA entstanden sind, hat Deutschland immer partizipiert. Also andere Länder haben sich verschuldet wie die Weltmeister. Darüber ist eben Deutschland in eine privilegierte Position erst einmal auf der Ebene der sogenannten Realökonomie gekommen. Das ist so die eine Seite der Gewinnerrolle. Und die zweite Seite ist, gerade weil Deutschland an den geplatzten Blasen nur peripher beteiligt war, also Immobilienblase in Südeuropa, Immobilienblase in USA, galt es dann auf den Finanzmärkten eben als der sichere Hafen. Jetzt schmeißt man das Geld, was überall auf der Welt eben dann geschöpft wurde und wo eben diese Niedrigzinspolitik gegriffen hat und eben eine Menge Finanzkapital entstanden ist, ist Deutschland eben eines der liebsten Investitionsziele geworden. Also was sich beispielsweise eben in der enorm niedrigen Zinsraten niederschlägt, die Deutschland zahlt. Ich mache es mal an der Staatsverschuldung fest. Deutschland hat 2008 für Zinsausgaben noch, also Deutschland meine ich die Bundesregierung, 40,2 Milliarden Euro gezahlt. 2015, also 7 Jahre später, war es die Hälfte. Die Zinszahlung war der zweitgrößte Haushaltsposten im Bundeshaushalt. Das macht natürlich was her, wenn der Bereich sich halbiert. Also wo auch die schwarze Null mit auf die Stäuble so stolz ist, Ergebnis dieser Konstellation ist eben Deutschland als Doppelprofiteur der gigantischen Konjunktur- und Verschuldungspolitik, die die gesamte Welt betreibt, hat die paradoxe Konstellation, dass in Deutschland die Schuldenquote, zumindest des Staates, plötzlich zu sinken anfängt. Und man alle natürlich die Politik das so deutet, wir haben eine wunderbare Politik betrieben und die ist das Vorbild für den Rest der Welt. Bloß, also der Schwanz meint, er kann den Hund wedeln, mit dem Hund wedeln, in der ideologischen Deutung. Also wo ja auch, was normalen Menschen eben die Galle hochtreibt, wie dann die in der Euro-Krise oder eben Griechenland-Krise dann auch ideologisch diese Sachen verhandelt worden ist. Also wo Glück Deutschlands eben in dieser merkwürdigen Position zu sein, von der wird abstrahiert. Und man meint dann, über eine Sparpolitik, die Deutschland nie betrieben hat, könnte man in die, eben die, diesen Vorbild dann plötzlich nacheifern und das verallgemeinern. Das ist also einfach eine völlige Ignoranz gegenüber diesem an und für sich simplen Mechanismus, dass in einer Welt, wo alles Geld ausgibt und Geld erfindet, eben dass es ein Land geben kann, das, bei dem das halt landet und dementsprechend da in dieser speziellen Situation gute Figur hinlegen kann. Und das heißt aber natürlich nicht, dass Deutschland eine Garantie hat, dass es beim nächsten Krisenschub genauso ausgeht. Da werden immer die Karten neu gemischt. Und ist auch ein bisschen kurzsichtig, da die Länder, die auch nach dem nächsten Crash noch immer neben Deutschland liegen werden und Nachbarländer sind und mit denen man kooperieren wird müssen, weil es jetzt das natürliche Bezugssystem ist, über die Klippe zu treiben. Das ist nicht unbedingt an langfristigen Interessen orientiert ist, aber ich will ja nicht die Politik denen jetzt Ratschläge geben, aber ja. Ich finde jedenfalls 2007, 2008 bei der großen Krise hat man zwei Dinge gemerkt. Erstens, wie tatsächlich so eine regelrechte Kettenreaktion eingesetzt hat und man sich immer gefragt hat, was kommt als nächstes. Und am Anfang schien es eine regional und sektorial begrenzte Krise zu sein auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Und dann ging es irgendwie zack, zack, zack. Dann war es irgendwann sowas wie so eine Art Weltwirtschaftskrise, zumindest im Banken- und Finanzsektor. Dann ist eine Staatsschuldenkrise daraus geworden. Das Zweite, was man gesehen hat, neben dieser interessanten Verkettung und der Verlaufsform, ist, dass in der Krise tatsächlich auch Leute von der Krise profitieren. Deutschland ist ein Krisengewinner. Und ich finde, am Verhältnis zu Griechenland hat man das relativ präzise gesehen. Also auch wenn Griechenland jetzt tatsächlich kein großes Gewicht hat für den deutschen Export, so war doch Griechenland eins der Länder, die schlicht den deutschen Export abgekauft hat. Weil sie irgendwie chronisch klamm sind, haben sie irgendwann Kredite dafür aufgenommen. Als sie diese Kredite nicht zurückzahlen konnten, haben Deutsche und andere Banken gesagt, okay, wir geben euch neuen Kredit, aber bei dem Risiko natürlich mit entsprechenden Zinsen. Als es dann irgendwann gar nicht mehr weiterging, deutschen Export, deutsche Waren mit unter anderem deutschem Geld zu horrenden Zinsen zugunsten von Deutschland zu kaufen, hat man gesagt, okay, wir lassen euch nicht pleite gehen, wir geben euch Geld, aber dafür müsst ihr bestimmte Strukturanpassungsmaßnahmen machen. Und haben so Griechenland gezwungen, unter anderem, abgesehen davon, dass sie der eigenen Bevölkerung sozusagen ein Sparprogramm aufgezwungen haben, um diese Kredite zu zahlen, haben sie die gezwungen, die einzige langfristige Einnahmequelle zugunsten der Rückzahlung zu versilbern. Und jetzt gehört halt ein Teil der griechischen Infrastruktur, Fraport unter anderem, was die Privatisierung der Flughäfen angeht. Ich glaube, die Schifffahrtshäfen haben sie an China verkauft. Und so, finde ich, sieht man sehr schön, wie die Krise tatsächlich auch Krisengewinner hervorgebracht hat, und Deutschland ist unzweifelhaft einer dieser. Es wird ja immer wieder da in den Bezug viel über Sparen geredet. Staatsausgaben könnten ja auch für das allgemeine Wohl aufgewendet werden. Angeblich, so heißt es immer, kann sich der Staat das nicht, allerdings nicht leisten. Grundsätzlich gesprochen kann es nach der Rettung der Finanzindustrie mit eben entsprechenden Mitteleinsatz durch die Zentralbanken und so weiter und so fort auf dieses Argument der Unfinanzierbarkeit nur die Antwort geben, dass man schallend lacht. Also es ist im Kapitalismus in dieser Phase, wo eben davor gegriffen wird auf künftigen Reichtum und es auch eben staatlich und über die Notenbanken abgesichert wird, zieht dieses Argument nicht. Trotzdem, also insofern ist eine Politik, eben die das Finanzsystem rettet und eben die Bevölkerung, der das Gesundheitswesen nimmt und die sozialen Sicherungen, weil die Bevölkerung halt systemirrelevant ist, in keiner Weise akzeptabel oder legitimierbar. Also ich wüsste auch nicht, dass ich das mit meiner Analyse tue. Also wenn, dann fühle ich mich grundsätzlich missverstanden. Die Frage ist allerdings, von welchem Standpunkt kritisiert man eben diese Sparvorstellung und eben diese Konzepte, jetzt muss wieder der Gürtel enger geschnallt werden. Und die klassische Position, die in der gesellschaftlichen Debatte hier eben dominant ist, das sind meist eben keynesianische Positionen, die eben so rum argumentieren, mit der Zielvorgabe, wir müssen wieder zurück zum ehrlichen Kapitalismus und eben eine Entartung da sehen in dieser finanzindustriellen Phase. Und dann muss man eben die Realwirtschaft fördern und dann wird dann wieder die, haben auch die Lohnabhängigen was davon. Also diese Perspektive, diese Gegenperspektive scheint mir eben nicht zu ziehen, sondern man muss den Standpunkt von einer radikaleren, antikapitalistischen Perspektive formulieren. Also die Grundperspektive ist natürlich, unsere Bedürfnisse können nicht der Abfallprodukt von gelingender Verwertung sein und wir müssen uns auch nicht damit rechtfertigen, wenn wir eben ein Gesundheitswesen für Griechenland fordert, dass das in letzter Instanz dem Kapital zugutekommt und seinen eigenen Realisierungsmöglichkeiten, sondern die Perspektive, die eine antikapitalistische Bewegung in der heutigen Zeit hat, die ist eigentlich eine Frage des Kampfs um die Reichtumsform. Was ist überhaupt Reichtum? Wie wird er bestimmt? Und dass eben der kapitalistische Reichtum und dieses System, die diese Schlagseite haben, dass wir eine Fokussierung haben auf eben systemrelevante Bereiche, wo alles finanzierbar ist, sprich eben die Banken und systemirrelevantes wie Sozialklimbim, das ist eben zu skandalieren. Da steht irgendwie was auf dem Kopf, was aber natürlich mit einer Perspektive verbunden ist, dass man tatsächlich die wahnsinnige Idee ins Auge fassen muss, dass man jenseits der kapitalistischen Form zu einer Vergesellschaftung wiederkommen muss. Oder da das, was halt allgemein akzeptiert ist seit 1989, die Marktwirtschaft ist unhintergehbar, dass man sagen muss, leider hintergeht sie uns und da müssen wir halt uns eben auf was anderes orientieren und wenn es so einen gemeinsamen Nenner gäbe von neuen sozialen Bewegungen und von der Formierung unter den Bedingungen dieser Krise, dann ist es der Kampf um die Reichtumsform. Also haben wir also in der Gesellschaft, in der alle Dinge, die Menschen zum Leben brauchen, im Überfluss produziert werden, haben wir das Problem, dass es durch dieses Nadelöhr der Kapitalverwertung irgendwie nicht mehr durchpasst und jetzt müssen halt die Leute deswegen das Leben einstellen. Diese Logik finde ich nicht akzeptabel. Das ist mein Grundproblem. Ja, ich hatte in der Tat vorhin gesagt, dass wenn der Staat einspringt für eine verschuldete oder bankrotte Wirtschaft, der Staat das ein-, zweimal tun kann, aber wenn der Staat dann selber irgendwann so weit verschuldet ist, dass er sich nicht refinanzieren kann, dann stehen sozusagen Entwertungsprozesse an und diese Entwertungsprozesse sind letztendlich eine Form, diese Schulden zu vergesellschaften. Tatsächlich findet das aber gar nicht statt. Es gibt überhaupt keine, zumindest in Deutschland und in den kapitalistischen klassischen Kernländern, gar keine wirkliche Entwertungsprozess, sondern es findet eher das nicht das Gegenteil statt, aber was stattfindet, ist, dass es diese, was Ernst angesprochen hat, Politik des billigen Geldes, der Niedrigzinspolitik stattfindet. Und die eigentliche Entwertung, die sozusagen stattfindet, ist nicht, dass die Butter jetzt 1 Million Euro kostet, sondern die Entwertung findet genau in diesem Finanzbereich statt. Also dass das ganze sozusagen billige Geld in Finanztitel fließt, in Immobilien und in alles Mögliche. Und dort erscheint es aber eher als die Wirtschaft hat sich wieder erholt und es boomt irgendwie wieder und die verschiedenen Kurse steigen. Und das ist... Würde ich ein bisschen anders formulieren. Also die Entwertung, die ist einfach in die Zukunft verlegt und der Ort ist, hat sich verändert. Das wäre die Frage, genau. Ob das also der Ort war halt bei der Pleite von Lehman Brothers ist halt eine Bank über Jordan gegangen und Leute, die dort angelegt haben und jetzt liegt es halt der Schrott bei den Zentralbanken und dort liegt der Entwertungsbedarf. Und dann verändert sich eben die Form der Entwertung. Es sind nicht mehr private Ansprüche, sondern die Grundlage des Geldsystems wird zerschossen. Das ist die große Tat, auf der eigentlich diese Zwischenhoch- oder Zwischenstabilisierung beruht. Oder um es mit Marx zu sagen, der Kapitalismus überwindet seine Krisen, indem er die nächste Krise, größere Krise vorbereitet. Und diesmal eben auf einer Ebene, die bei Marx eben auch gar nicht thematisiert ist und die der nicht im Visier hatte, dass wir auf eine Geldgesellschaft zusteuern, die irgendwann mal das Geld zerschießt. Und das ist eine interessante Konstellation dann. Eine zweite Sache würde ich vielleicht noch sagen, geht auch ganz schnell. Was mich beeindruckt hat, ist, dass innerhalb der Krise, und eigentlich stand es auch schon mal zur Diskussion, als die Globalisierung so ein heißes Thema war und die Globalisierungsproteste, weil wir heute am Vorabend des G20 sind, um 99 bis 2001, als es so einen Zyklus gab, es ist nicht mal gelungen, so ein wenigstens so einen sozialdemokratischen Reformismus durchzusetzen. Also das zumindest sowas wie weltweite Mindeststandards und Sozialstandards eingezogen werden. Nicht mal das ist gelungen. Weder als die Globalisierung ein heißes Thema wurde, noch 2007, 2008, als die Finanzkrise ausgebrochen ist und man dachte so, jetzt wenigstens irgendwie sich weltweit einigen, dass die wahre Arbeitskraft nicht mehr weiter in den Hintern getreten wird. Nicht mal das ist gelungen. So, zack. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Ja. Vielen Dank an dich, Frank. Vielen Dank, Ernst. Und ich glaube, wir springen jetzt erstmal ins Wasser. Genau. Ja, danke. So, es ist extrem warm hier unter diesem...